jetzt nicht endlich wagen, uns zu sagen, was wir fühlen? Steht die Welt schon längst in Flammen? Wenn wir nur immer weiter zusehen, wie unsere Träume zusehends verglühen, bevor sie jemals vorkommen.